Der Bundeskanzlerin Angela Merkel sei es wichtig abzuwarten, bis sicher sei, dass Arbeitsplätze gerettet werden können, sagt ihr stellvertretender Sprecher Thomas Steg. Priorität habe, den Standort zu sichern und nicht den Konzern. Eine Entscheidung der Bundesregierung, was die Zukunft von Opel betrifft und mögliche Hilfen für Opel betrifft, eine solche Entscheidung wird noch einige Wochen andauern, bis sie endgültig getroffen werden kann. Es wäre absolut unverantwortbar, auf der jetzigen Grundlage zu glauben, man könne schon eine Entscheidung und eine Festlegung treffen. Gespräche mit den Opel-Managern hat es demnach gegeben. Genannt sei nur ein Gipfel im Kanzleramt am Ende der vergangenen Woche und es sind weitere geplant. Dennoch immer bleiben offene Fragen. Und auch um die zu klären, reist Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg kommenden Sonntag in die Vereinigten Staaten. Rätsel gibt offenbar vor allem Opels Mutterkonzern General Motors auf. Es fehlen, sagt Steg, vertiefte Kenntnisse über dessen Pläne und niemand in Berlin will, dass deutsche Staatshilfen am Ende etwa in die USA fließen. Es ist völlig klar, dass das, was bisher als Zukunftskonzept von Opel auf den Tisch gelegt worden ist, nicht geeignet ist, um jetzt schon abschließende Entscheidungen in der Bundesregierung zu treffen. Dessen ungeachtet gibt es aber innerhalb der Bundesregierung eine immer offener zutage tretende Meinungsverschiedenheit über die Frage, ob eine Insolvenz von Opel auch eine Option wäre. Am Wochenende noch appellierte SPD-Chef Franz Müntefering an die Kanzlerin, sich an eine Absprache des Koalitionsausschusses zu halten, der zufolge alles dafür getan werden müsse, Arbeitsplätze und Industriestandorte zu sichern. Und auch SPD-Generalsekretär Hubertus Heil bezichtigt die Union, absichtlich nach Argumenten zu suchen, um Opel sich selbst zu überlassen. Wir wollen einen Weg finden, wie man helfen kann. Dazu müssen alle Beteiligten an den Tisch. Das ist nicht eine Diskussion, die man jetzt ideologisch führen darf. Und dazu scheinen der Union einige den Ernst der Lage auch nicht begriffen zu haben. Denn nicht nur der Wirtschaftsminister, auch Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble spricht seit einigen Tagen von einer möglichen Insolvenz des Autobauers. Einem Sprecher zufolge wird im Wirtschaftsministerium ein Restrukturierungsmodell für die Finanzwirtschaft erarbeitet, nicht aber ein neues Insolvenzrecht, das speziell auf Opel zugeschnitten wäre. Damit werden Presseberichte dementiert, die behauptet hatten, zu Guttenberg plane eine sogenannte Lex Opel in der Insolvenzgesetzgebung. Allein schon die Diskussion hierüber sei geschäftsschädigend, kritisiert der Opel-Betriebsrat und Grünen-Chef Cem Özdemir beklagt die Zögerlichkeit der Bundesregierung. Die Koalition wäre in der Pflicht, Vorschläge zu machen, wie sie sich die Rettung von Opel vorstellt. Dieses Taktieren, das die Große Koalition an den Tag legt, gefährdet auch die Rettung der Arbeitsplätze von Opel. Ich habe das Gefühl, dass Konzepte in diesen Tagen von der Großen Koalition nicht zu erwarten sind. Für Empörung sorgen nach wie vor Berichte, denen zufolge Opel in den vergangenen Jahren in Deutschland keine Steuern gezahlt haben soll, weil Gewinne stets in die Vereinigten Staaten geflossen seien und man Verluste hier gemeldet habe.